Auf dem Konzil von Basel hatte die radikale reformfreundliche Partei den Papst Eugen abgesetzt und den Herzog Amadeus von Savoyen als Felix V. zum Gegenpapst erhoben. Während es den Franzosen gelang, in dem Streit der beiden kirchlichen Parteien durch die pragmatische Sanktion die Abschüttelung der empfindlichsten Kirchenlasten zu erreichen, hatten die deutschen Fürsten, voran der schwunglose König selber, nur Sondervorteile im Auge, so dass für Deutschland als Ganzes aus dem Basler Konzil keine Besserung herausgekommen ist. Friedrich III. Erreicht gegen Anerkennung des Papstes Eugen das Nominierungsrecht für die Bistümer Trient, Triest, Brixen, Piepen, also Pedena, und Chur. Einfluss auf geistliche Benefizien und auf seine Klöster, sowie die Zusicherung der Kaiserkrönung und einer Geldbeisteuer. Er gebietet dann, Eugens Nachfolger, Nikolaus V. als wahren Papst anzuerkennen und zwingt das widerspenstige Konzil, die Stadt Basel zu verlassen, worauf die Unterwerfung der Reformpartei erfolgt. Deutschland aber hat aus der günstigen Streitlage durch seine Zerrissenheit keine wertvollen Dauerreformen zu erringen vermocht. Dass dies so geschah, war das Werk eines der gerissensten Unterhändler, des italienischen Humanisten Ennio Silvio Piccolomini, der 1458 den Dank der Kurie erreicht, indem er, obwohl der Typus eines Weltmannes, obwohl ohne richtigen geistlichen Werdegang, zum Papst Pius II. Erwählt wird. Zu Aachen 1442 gekrönt, versucht Friedrich im Bunde mit Zürich den verlorenen Aargau wieder zurückzuerobern. Als aber die Züricher von den Eidgenossen geschlagen werden, ruft der König die verwilderten, beutegierigen Scharen des Armagnacs in das Land, die ihm helfen sollen, die Schweizer niederzuwerfen. Die französischen Söldnerhorden finden jedoch am Siechenhause bei St. Jakob an der Biers am 26. August 1444 einen so blutigen Empfang, dass sie trotz Vernichtung der Schweizer Heldenschar den Weitermarsch aufgeben und mordbrennend im Elsass einfallen, welches Land sie nicht mehr verlassen wollen. Mit Mühe kann die Bande wieder ausgetrieben werden. Der König aber wird von den Fürsten wegen dieser Ereignisse so unmutig behandelt, dass er darauf durch 27 Jahre bei keiner Reichsversammlung mehr erschienen ist. Die Stadt Zürich kehrt 1450 in den Verband der Eidgenossenschaft wieder zurück. Ohne dass der Habsburger, der 1452 als letzter deutscher Herrscher die Kaiserkrönung in Rom empfangen hat, irgendwie eingreift, tobt in Deutschland der blutige und an Verwüstungen reiche Stände- und Städtekrieg 1449 bis 1453, in welchem der Markgraf Albrecht Achilles von Ansbach über das blühende Nürnberg herfällt, das sich aber nach einem verwüstenden Kriege zu behaupten vermag. Ein ähnlicher Streit wütet im nordwestlichen Deutschland um Soest. Immer neue Fäden durchzucken das Reich. Alle Bemühungen um eine Landesfriedensreform schlagen fehl, ebenso sehr durch den Eigennutz der Reichsstände wie durch die hilflose Schwäche und Tatenunfähigkeit des Kaisers. Schon erwägt man die Absetzung Friedrichs oder wenigstens ihm einen Koadjutor zur Seite zu stellen, wobei an Philipp von Burgund, an Albrecht VI. Von Österreich, an Friedrich von Brandenburg, aber auch an den Böhmen Georg von Podiebrad gedacht wird. Aber die Bemühungen führen zu keinem Ziel, da der Kaiser mit hinhaltender Diplomatie sich zu behaupten weiß und in Albrecht Achilles von Ansbach eine starke Stütze besitzt. Dass bei solchen Zuständen im Reich und bei solcher Teilnahmslosigkeit des Herrschers die Grenzgebiete zum Abbröckeln kommen, kann wahrhaftig nicht Wunder nehmen. In Mailand macht sich der Visconti, ohne sich um das Reich zu bekümmern, unabhängig, und im Jahre 1460 wählen die Stände von Holstein im Bunde mit den Ständen von Schleswig den dänischen König Christian I. zu ihrem Herrn und erklären zugleich mit seiner Zustimmung ihre unzertrennbare Verbundenheit. Auf über 400 Jahre ist damit Holstein dem Reich entfremdet worden. Zu gleicher Zeit muss der Orden seinen Todeskampf als nordische Großmacht ausfechten. In Preußen erheben sich ohne nationale Hemmungen die Städte gegen seine Herrschaft und erhalten Hilfe durch den Polenkönig Kasimir IV. Der Orden unterliegt. Nach verwüstenden Kämpfen am 19. Oktober 1466 zum Frieden von Thorn gezwungen, muss er unter Anerkennung der polnischen Oberherrschaft für den Rest des Ordensstaates den Polen das Kulmerland, Michelau, Pomerellen und Marienburg sowie die beiden Werder überlassen. Erst durch den Übertritt des Hochmeisters Albrecht von Hohenzollern zum Luthertum 1525 und die damit verbundene Verweltlichung des Landes sind für dieses wieder bessere Zeiten herangebrochen. Das Reich aber hat der Niederlage des Ritterordens teilnahmslos zugesehen. Der Kaiser ist durch die Vormundschaft für seinen Neffen Ladislaus schwer belastet. Er kann nicht Herr der widerstrebenden Stände werden, die gerade in diesem Jahrhundert als Macht aufgekommen sind. Weder in Ungarn noch in Böhmen will man etwas von seiner vormundschaftlichen Verwaltung wissen. Die Ungarn erküren den Türkenhelden Johannes Hunyadi zum Reichsverweser, nachdem König Wladislaw von Polen, den sie zuerst 1440 zum König erhoben, in der Schlacht bei Warna 1444 gegen die Türken sein Leben eingebüßt hat und Herzog Albrecht von Bayern, auf den dann ihre Wahl fiel, die Krone ablehnte. Da sich Friedrich weigert, sein Mündel auszuliefern, wählt der böhmische Landtag 1452 Georg von Podiebrad zum Gubernator. Schließlich kann Ladislaus, da der Kaiser gezwungen ist, ihn freizugeben, dem Namen nach die Regierung in Österreich, Böhmen und Ungarn übernehmen. Als er aber bei der Abwehr der Türken zu Belgrad 1457 an der Pest stirbt, gehen Ungarn und Böhmen den Habsburgern verloren. Um Österreich bricht im Habsburger Hause ein Streit aus, den erst später der Tod des streitbaren Bruders Albrecht VI. Zugunsten des kampfscheuen Kaisers löst. Die Böhmen haben den Utraquisten Georg von Podiebrad zum König gewählt, der auch vom Kaiser belehnt wird. Der Ehrgeiz des Böhmen, der zu den Wettinern und Hohenzollern verwandtschaftliche Beziehungen hergestellt hat, geht auf das römische Königtum. In Ungarn wird 1458 des Johann Hunyadi Sohn Matthias Corvinus zum König erwählt. Friedrich III., den eine Gegenpartei zum König erhoben, verzichtet vor einem Kampf zurückschreckend 1463 auf die ungarische Krone. Sigismund von Vorderösterreich ist gerade damals in einen Konflikt mit dem Bischof Nikolaus Cusanus, dem berühmten Philosophen von Brixen, verwickelt und wird vom Papst gebannt. Während dieses Streites aber bemächtigen sich die Schweizer, erfreut über die neue Bedrängung der Habsburger, 1458 Rapperswils, 1460 des Sarganser Landes und des Thurgaus. Winterthur, den letzten habsburgischen Besitz, verpfändet der ewig geldbedürftige Sigismund 1467 an Zürich. Er ist ebenso wie der Thurgau nicht mehr an die Habsburger zurückgekommen.